Morning, good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. So, here is the Apostle Paul who is wonderfully accessible. Das ist also der Apostel Paulus, der so wunderbar zugänglich ist. And he wants to spend a long time there to make sure that his visit is beneficial. Und er möchte sich in dieser Gemeinde lange aufhalten, um sicherzustellen, dass sein Besuch hilfreich ist. And then look what he says. Danach sagt er: Afterwards, you can send me on my journey. Danach könnt ihr mich auf meine Reise schicken. Wherever I go next with your financial support. Mit eurer finanziellen Unterstützung, wohin auch immer ich als nächstes gehe. Isn't it interesting that he says, afterwards you can send me on a journey? Ist es nicht interessant, dass er sagt, danach könnt ihr mich auf eine Reise schicken? He didn't say, I'm the apostle, I know where to go and I do what I need to do. Er sagt nicht, ich bin der Apostel, ich weiß, wohin ich gehen muss und ich tue, was ich tun muss. He said, guys, you are the ones who are allowed to send me on my journey. Er sagt, Leute, ihr seid diejenigen, die mich auf meine Reise schicken dürfen. And I think that's what makes the Apostle Paul such an incredible man of God. Ich denke, das ist es, was den Apostel Paulus zu einem so einzigartigen Mann Gottes macht. That he didn't come in as this authoritative person saying, I planted, I know how to do it, and you better have nothing to do with it. Er trat nicht als diese autoritäre Person auf und sagte, ich habe es geplant, ich weiß, wie man es macht und ihr habt besser nichts damit zu tun. And when it says here, Wenn es hier heißt, with the financial support, mit finanzieller Unterstützung, it's very interesting that the Passion says this here. finde ich das sehr interessant, dass die Passion es hier erwähnt. Because in the original Greek, it's not talking about the financial support. Denn im griechischen Original ist nicht von finanzieller Unterstützung die Rede. He simply said that you can now afterwards send me away on my journey. Dort heißt es einfach, ihr könnt mich danach auf meine Reise schicken. Wherever I will go. Wohin auch immer, ich werde gehen. So I think, and this is only what I assume, Ich denke, und das ist, was ich vermute, that the passion here is not assuming that personal financial support, but with the money that he's taking. Dass die Passion hier nicht von einer persönlichen finanziellen Unterstützung spricht, sondern von dem Geld, das er mitnimmt. But I find it interesting, and that is in the original Greek. Ich finde aber Folgendes interessant, und so steht es im griechischen Original. That he said that they should send him on the journey. Er spricht davon, dass sie ihn auf die Reise schicken sollen. And that is such a beautiful character attitude of a man of God. Das ist eine so schöne Charaktereinstellung von einem Mann Gottes. So look, verse 7. Vers 7. For it's not my desire to just see you in passing. Denn mein Wunsch ist nicht, euch nur im Vorbeigehen zu sehen, but I would like to spend some time with you if the Lord permits. Sondern ich möchte gerne einige Zeit mit euch verbringen, wenn der Herr es zulässt. Now again, he expresses his desire not just to be a visiting preacher. Auch hier drückt er seinen Wunsch aus, nicht nur ein Gastprediger zu sein. Let me explain something to you. Ich erkläre dir etwas. From the natural point of view, aus natürlicher Sicht that church is not the church you want to spend some time with. Ist diese Gemeinde keine Gemeinde, mit der du einige Zeit verbringen möchtest. It's the church where you very quickly want to pass, pick up your stuff and go. Es ist die Gemeinde, an der du sehr schnell vorbeigehen möchtest, deine Sachen packst und gehst. The church where you want to spend some time with is the church in Ephesus. Die Gemeinde, mit der du gerne Zeit verbringen möchtest, ist die Gemeinde in Ephesus. A great church, full of the life of God, walking in perfect love. Eine großartige Gemeinde, die voll mit Gottes Leben ist, die in vollkommener Liebe lebt. Caring for one another. Und sich umeinander kümmert. But a church like Corinth? Aber eine Gemeinde wie Korinth? But this shows that Paul lived a totally selfless life. Das zeigt, wie selbstlos Paulus sein Leben führte. Paul was not concerned about himself. Paulus ging es nicht um sich selbst. But he was concerned about really giving to these people everything that he had from the Lord. Sondern es ging ihm darum, diesen Menschen wirklich alles zu geben, was er vom Herrn hatte. There is a lesson, I think, for every leader to learn. Ich denke, das ist eine Lektion, die jeder Leiter lernen muss. But I think there is also a lesson for every Christian to learn. Aber auch eine Lektion, die jeder Christ lernen muss. Isn't it so common for our natural human nature? Liegt es nicht in unserer natürlichen menschlichen Natur? That we like to spend time with the people where we get something. Dass wir gerne Zeit mit den Menschen verbringen, von denen wir etwas bekommen. And the people where we have to give something, we like to pass by shortly. Und an den Menschen, denen wir etwas geben müssen, gehen wir gerne schnell vorbei. Paul is different. Paulus ist anders. He is going to spend time there because obviously there's not much to get there, but there's a lot to give there. Er wollte dort seine Zeit verbringen, weil es dort offensichtlich nicht viel zu holen gab, aber es gab dort viel zu geben. Remember? Erinnerst du dich? He told them that he's not even praising them because that's how carnal they were. Er sagte zu ihnen, er könne sie nicht einmal loben, weil sie so im Fleisch wandelten. Yet he has a desire to be with the very people that he rebukes. Und doch hatte er Sehnsucht, mit genau den Leuten zusammen zu sein, die er zurechtwies. Isn't that funny? Ist das nicht komisch? When there are people that we actually have to rebuke, that we have to exhort, that we have to kind of put straight. Wenn es Leute gibt, die wir zurechtweisen müssen, die wir ermahnen müssen, die wir irgendwie zurechtrücken müssen. We try to get it done quickly and then get it over with and then go. Dann versuchen wir, es schnell zu erledigen und es hinter uns zu bringen, um dann zu gehen. Paul was different. Paulus ist anders. He wanted to spend time with the very people that he had to rebuke seriously. Er wollte Zeit mit genau den Menschen verbringen, die er ernsthaft zurechtweisen musste. They must have felt so lucky for him, even though he came very strong. Sie müssen sich so sehr von ihm geliebt gefühlt haben, obwohl er so streng auftrat. Verse 8. Vers 8. Regardless. Auf jeden Fall. I will remain in Ephesus until the feast of Pentecost. Werde ich bis zum Pfingstfest in Ephesus bleiben. So here he is simply sharing what his travel plans are and what his other purposes are that he travels around for. Hier teilt er ganz einfach mit, wie seine Reisepläne aussehen und spricht von anderen Zielen, für die er herumreist. I so love verse 9, the very next sentence. Ich liebe den nächsten Satz so sehr. Es ist Vers 9. The next sentence is telling us why he will remain in Ephesus for so long. Denn der nächste Satz sagt uns, warum er so lange in Ephesus bleiben wird. He didn't say, oh, I'm going to remain in Ephesus until the Feast of Pentecost, because there they have a beautiful room for me. Er sagt nicht, ich werde bis zum Pfingstfest in Ephesus bleiben, weil sie dort ein schönes Zimmer für mich haben. The food there is really, really good. Weil das Essen dort wirklich sehr gut ist. And the Christians in Ephesus take care of me so well. Und weil die Christen in Ephesus sich so gut um mich kümmern. In all of my travels, it's become my favorite place of rest. Auf all meinen Reisen erhole ich mich dort am liebsten. So I'm going to remain a time there, so that after that time of rest, I can go to your place too. Ich werde also eine Zeit lang dort bleiben und mich ein wenig erholen, damit ich dann auch zu euch kommen kann. That's not the way Paul thought. Auf diese Weise dachte Paulus nicht. In all of his time of serving the Lord, Paul never thought carnally. In all der Zeit, in der er dem Herrn diente, hat Paulus nie weltlich gedacht. Tomorrow we'll talk about why he wanted to remain in Ephesus. Morgen werden wir darüber sprechen, warum er in Ephesus bleiben wollte. See you tomorrow. Bis morgen.